In der Spreche des Notmaßnahmekomitees für die Rettung der Opfer der gewaltsamen Entführung der TEVJK nahm am 21. August eine Stellung. Darin hieß es, das verräterische Parkun-Regime Südkoreas, das trotz der heftigen Proteste und Forderungen vom In- und Ausland nach der Zurückschickung der entführten Bürgerinnen der TEVJK über 4 Monate lang eingesperrt hatte, veröffentlichte vor weniger Zeit, dass sich diese Frauen in der Gesellschaft niedergelassen hätten. Gleichzeitig behaupten die südkoreanischen Behörden und die rechtsradikalen Konservativen, dass Nordkorea nun keinen Grund mehr habe, von einer gewaltsamen Zurückhaltung der Arbeiterinnen Nordkoreas zu reden. Das ist ein weiteres niederträchtiges Theater mit dem Ziel, die Wahrheit der von ihnen verübten gewaltsamen Entführung ewig zu verhüllen, sich von der sozialen Kritik an der zwangsweisen Haft der TEVJK-Bürgerinnen und dem Druck der Öffentlichkeit von In- und Ausland mit der Forderung nach ihrem Treffen mit den Familienangehörigen und ihrer Zurückschickung zu befreien. Als die TEVJK-Bürgerinnen am hellen Tag gruppenweise nach Südkorea entführt wurden, hatte das Regime darüber große Propaganda gemacht und sogar die Fotos von ihnen veröffentlicht. Aber es redet nun vom Schutz der persönlichen Sicherheit und besteht darauf, sie nicht bekannt zu machen. Das ist ja eine absurde und widersprüchliche Sophisterei. Das landesverräterische Regime Südkoreas bringt nicht die TEVJK-Bürgerinnen an die Öffentlichkeit, wodurch diese ihre Meinungen nicht frei äußern können. Das liegt nicht an ihrer persönlichen Sicherheit, sondern ist darauf zurückzuführen, dass die südkoreanischen Beamten es befürchten, dass ihr beispielloses Verbrechen der Gruppenentführung und ihre inhumane Tat ans Licht kommen. Das Parkun-Regime, das den Entschluss und Willen der TEVJK-Bürgerinnen, in die Obhut des Heimatlandes zurückzukehren, auch mit allerlei Beschwichtigungen und Drohungen nicht brechen kann, hat vor, sie an einem abgelegenen Ort für immer einzukerkern und sie in die Invaliden zu verwandeln. Angesichts der Bösartigkeit und Brutalität des Parkun-Regimes könnten einige von den jungen Frauen der TEVJK, die bisher in Arrest sind, bereits grausam ermordet worden sein. Das vom südkoreanischen Regime inszenierte Theater über die Einsiedlung der TEVJK-Bürgerinnen ist eine böse Herausforderung gegen die gerechte Behauptung der TEVJK und die einmütige Forderung der Öffentlichkeit im In- und Ausland, die jungen Frauen der TEVJK unbedingt zurückzuschicken. Die Bevölkerung verschiedener Kreise und Schichten Südkoreas und die gewissenhafte Öffentlichkeit der Welt sollen die barbarische und inhumane Tat des Parkun-Regimes niemals dulden. Die TEVJK wird das vom südkoreanischen Regime begangene Verbrechen der Gruppenentführung und seine inhumane Tat keinesfalls zulassen und bis zum letzten dafür kämpfen, ihre Bürgerinnen zu retten und sie in die Obhut des Heimatlandes zu holen.